deswegen gar keine Zuordnung möglich. Will man auch gar nicht, denn wenn man die Zuordnung machen würde, das ist ja ganz klar, dann könnte man die Division in dem Bereich befragen. Dann könnte man feststellen, welche Division war an dem und dem Tag, an dem und dem Ort, wo müssen hier oder wo sind angeblich Verbrechen gewesen. Es gibt ja noch genug lebende Zeitzeugen aus den verschiedenen Divisionen, dann könnte man das nachprüfen. Also ganz bewusst, dass die Sowjets auch nicht sagen, wo diese Bilder hier sind. Wenn man das also sieht und wenn man das also weiß, dann wird man mehr als skeptisch gegenüber dieser ganzen Ausstellung. Wenn denn tatsächlich die Deutschen verbrecherisch in Russland benommen hätten, dann wäre es unerklärlich, warum es so viele Freiwillige in der deutschen Armee gegeben hat. Schon bevor die Vlasov-Armee aufgestellt worden ist, ist es so gewesen, dass viele, viele sowjetische Kriegsgefangene für Küchendienste eingesetzt worden sind, im Tross eingesetzt worden sind. Verpflegt wurden sie genauso wie die Deutschen. Sie wussten genau, wenn die Russen wieder gewinnen, werden sie sowieso erschossen, weil Stalin also jedem angedroht hatte, der sich den Deutschen ergibt, dass er erschossen wird, und das ist auch gemacht worden. Deswegen sind viele russische Kriegsgefangene, die nach dem Kriege zurückgekommen sind, in die Sowjetunion, sind erschossen worden, weil Stalin aus zwei Gründen. Erstens, sie hat nicht bis zum Letzten gekämpft. Man hat sich also bis zur Selbstaufopferung zu schlagen, und wenn man das nicht macht, dann ist man also todeswürdig. Das ist das eine. Und das zweite war, die hatten natürlich die Deutschen tatsächlich kennengelernt und andere Deutschen, als sie die sowjetische Propaganda gezeigt hatte, auch mit einem ganz anderen Lebensstandard. Und wenn die jetzt in ihre Dörfer zurückkamen und sagten, die Deutschen sind uns zivilisatorisch viel überlegen, die haben Uhren, die haben dieses, die haben jenes oder sowas, das alles wollte er nicht haben. Das heißt also, das sind sehr, sehr viele sowjetische Kriegsgefangene sind ermordet worden von Stalin. Das muss man also auch wissen, deswegen haben sie sich den Deutschen zur Verfügung gestellt und haben also auf deutscher Seite praktisch zunächst mal als Hilfswillige im Tross mitgewirkt und später sogar in der Vlasov-Armee mit 1 Million Mann gegen den Kommunismus gekämpft. Wenn wir denn uns so verbrecherisch benommen hätten in Russland, dann wäre das denen natürlich nicht unbekannt gewesen. Da kann man sagen, unter dieser 1 Million Soldaten, die da in deutsche Dienste getreten sind, da gab es aus jedem Truppenteil welche. Die hätten dann mit Sicherheit gesagt, also für die hier will ich bestimmt nicht kämpfen, die hier Kriegsverbrechen in meiner Heimat gemacht haben. Auch das widerlegt letztlich diese gesamte Ausstellung. Wozu dient sie aber? Das muss man jetzt mal sagen. Also die Ausstellung ist verlogen, ist also auch ganz klar. Wozu dient sie? Sie dient dazu, wie alle vergleichbaren Ausstellungen, wie alle vergleichbaren Vorwürfe in Büchern, in Schriften, sie soll unser Selbstbewusstsein untergraben. Wir sollen das Gefühl bekommen, ein Verbrechervolk zu sein. In dem Moment, wo wir nämlich selbst diese Auffassung akzeptieren, wir sind ein Verbrechervolk, unsere ganze Geschichte ist verbrecherisch, da geben wir uns selbst nämlich als Volk auf. Man kann sich mit einem Volk ja nur identifizieren, wenn man ein positives Bild von diesem Volk hat. In dem Moment, wo ich mein Volk als Verbrechervolk sehe, will ich mit dem Volk ja nichts mehr zu tun haben. Da man sich nun nicht losreißen kann durch Auswanderung, das können nur die Allerwenigsten und wollen auch nur die Allerwenigsten, will man sich dann aber anderweitig loslösen, nämlich indem man sagt, ich fühle mich gar nicht als Deutscher, ich fühle mich zunächst mal als Europäer, ich fühle mich als Weltbürger, ich fühle mich also als freier Mensch, aber um Himmels Willen nicht als Deutscher. Deutsch ist nur die Sprache, die ich spreche, aber ich habe überhaupt keine Beziehung zu diesem Land. In dem Moment, wo ich diese Einstellung habe, bin ich natürlich auch nicht mehr bereit, für meine eigenen Interessen mich einzusetzen. Sprich, jetzt mal die Hand so ein bisschen auf den Geldbeutel zu halten und zu sagen, also warum sollen wir eigentlich den Kamerun-Negern Geld geben? Warum sollen wir eigentlich nach Brüssel viel, viel mehr Milliarden hingeben, als wir zurückkriegen? In dem Moment, wo ich nicht mehr Deutscher bin, sondern Europäer, ist es mir völlig egal, ob das Geld jetzt nach Brüssel geht oder nach Bonn geht, ob Arbeitsplätze in Deutschland oder in Frankreich oder in Italien oder in Griechenland oder in Polen geschaffen werden. Im Gegenteil, wenn es denn in den früher besetzten Gebieten geschaffen wird, dann bin ich damit noch einverstanden, weil ich dadurch etwas von der tiefen Schuld abtrage, die ja mein Volk hat. Und die ich also durch Aktion Sühnezeichen, durch Wiedergutmachungsleistungen, durch Zahlung hier und Zahlung da abtragen muss. Das heißt also, Diese Ausstellung ist eminent politisch, genau wie dieses Institut für Sozialforschung natürlich eminent politisch ist. Das ist keine historische Sache, will auch gar keine historische Sache sein. Es will die Schüler entsprechend beeinflussen. Da sollen also die Klassen davor gehen. Und weil Holocaust so ein bisschen abgedroschen ist und weil man damit die Schüler vielleicht überfüttert hat, kommen jetzt die Verbrechen der Wehrmacht dran. Also wir können davon ausgehen, dass das nicht die erste, dass das zwar die erste Ausstellung dieser Art ist, aber mit Sicherheit nicht die letzte Ausstellung. Das fängt jetzt an. Ja? In den 50ern hätte man das nicht machen können, da war Rebensmann innerhalb einer Woche totgeschlagen worden. Das ist also gar kein Thema. Also das hätte der nicht überlebt. Weil da noch genug Soldaten da waren, die gesagt haben, meine Kameraden, die den Kopf hingehalten haben für Deutschland, die wirklich damit so ein Mann wie Remsma nicht weiter seine Zigarettenfabrik machen konnte, der wäre ja sonst enteignet worden. Muss man sich vorstellen, wenn die Russen bis an den Atlantik gekommen wären, hätte es den Remsma-Konzern als Fabrik nicht mehr gegeben. Da hätte er also irgendwo als Dreher an der Zigarettenbank sitzen können. Seine Datschan und sein ganzes Vermögen wäre da losgeworden. Das heißt also, die Soldaten, die gefallen sind, damit Remsma sein Riesenmillionenvermögen noch weiterhin behalten konnte, diese Soldaten werden durch ihn heute geschmäht und verunglimpft. Und ich bin sicher, damals hätten noch genug Schneid gehabt und hätten sich den Remsma zur Brust genommen. Deswegen gab es das damals auch nicht. Selbst wenn es vielleicht einige Spinner gab, die vielleicht so eine Auffassung hätten machen können, da wäre ein Aufschrei durch die ganze Öffentlichkeit gegangen. Das hätte keiner hingenommen. Aber je mehr von den alten Veteranen dahingestorben sind und je müder sie sind, das ist ja auch ein Punkt, die wollen dann ja keinen großen Streit mehr. Viele ältere Menschen wollen ja dann nur noch ihre Ruhe haben. Es gibt sehr kämpferische, Walter Drees ist einer. Gutes Beispiel dafür, dass man auch im hohen Alter noch kämpferisch sein kann. Aber sehr viel muss man Vegetarier sein. Viele sind eben keine Vegetarier und sind dann nicht so kämpferisch. Und das bedeutet, dass sie in solchen Fällen lieber sagen, lass mich damit zufrieden, das ist zwar alles Quatsch, aber sie stellen jetzt nicht hin und machen eine Entgegnung oder schreiben großes Buch dagegen oder ähnliche Sachen. Und deswegen kommt das erst so spät nach dem Kriege, weil viele Zeitzeugen schon weggestorben sind und weil andere Zeitzeugen einfach sagen, ich möchte hiermit nicht behelligt werden. Das also muss man eben auch zu dieser ganzen Geschichte wissen. Aber wenn denn auch die Alten oftmals nicht mehr die Kraft haben, sich gegen diese Verleumdung ihrer Kameraden zu wehren. Die Jungen sind aufgestanden und haben sich gewehrt. Es hat eine sehr machtvolle Demonstration in München gegeben gegen diese Wehrmachtsausstellung. Zwischen 5.000 und 8.000 Menschen sind hier zusammengekommen aus ganz Deutschland, die demonstriert haben gegen diesen Skandal. Es haben sehr viel mehr gegen die Wehrmachtsausstellung als für die Wehrmachtsausstellung demonstriert. Das muss man mal ganz klar sehen. Das heißt also, wir haben den größten Aufmarsch seit langem gesehen von nationalen und vaterländisch denkenden Deutschen in München. Und das, muss ich sagen, lässt hoffen. Denn über die Parteigrenzen hinweg, das war zwar von der NPD organisiert worden, aber über die Parteigrenzen hinweg sind aus allen nationalen Richtungen, aus allen nationalen Gruppierungen, aus allen nationalen Parteien und auch von vielen, die parteilos sind, Menschen zusammengeströmt und haben gesagt, das wollen wir nicht. Diese Verunglimpfung geht zu weit. Und das, sage ich mal wieder, lässt wiederum hoffen. Denn wenn es denn so dick aufgetragen wird wie hier, die Wehrmacht ist eine Verbrecherorganisation. Ja, das fing ja schon mit Norbert Blüm an. Also wenn die Wehrmacht nicht gehalten hätte, dann hätte Hitler seine Verbrechen nicht in den Konzentrationslagern machen können. Damit fing ja die Verunglimpfungskampagne an. Das ist also ein Norbert Blüm gewesen, der das gesagt hat. Darf man nicht vergessen, CDU. Damit fing die Sache an, aber es wurde immer dicker, immer schlimmer bis jetzt zur Wehrmachtsausstellung. Nur wir sehen, dadurch kommt der Protest, weil es dann doch noch etliche Großväter gibt, die ihren Enkeln gesagt haben, nee, das war ganz anders. Und jetzt will ich dir mal ein bisschen was erzählen, was ich gesehen habe, was die Russen für Schweinereien gemacht haben. Krankenhäuser praktisch abgeschlachtet, alles drin war, wenn wir die zurücklassen mussten auf dem Rückzug und nachher haben wir wieder erobert und all diese Geschichten. Da gibt es ja genug an Verbrechen der Sowjetunion, die Wehrmachtsuntersuchungsstelle, auch ein Buch, machen wir mal die Ausländer, Alfred D. Zayas, Wehrmachtsuntersuchungsstelle. Nicht, da hätte man sich mal gewünscht, dass vielleicht einiges davon mal in die Ausstellung gekommen wäre. Wie die Briten beispielsweise Lazarettschiffe versenkt haben. Wie die Briten also Schiffe, die in der Neustädter Bucht gekennzeichnet waren mit Lazarettflaggen, wo also Konzentrationslagerhäftlinge drauf waren, wie die versenkt haben. Und uns wird das heute als Mord angelastet, wenn man da in der Neustädter Bucht das Denkmal sieht. Da steht drauf, für die Konzentrationslagerhäftlinge aus. Und dann kommen 26 Länder, 6000 Tote. Ja, jeder denkt, der das liest, die haben die Deutschen umgebracht an Konzentrationslager. Nur die Einheimischen wissen, dass da die Capacola, die Thielbeck und noch ein Dampfer lag und vom britischen Bombern, Yachtbomber mit Raketen versenkt worden ist. Obwohl, wie gesagt, Rotkreuzflaggen drauf waren. Das interessierte sie gar nicht. Sie haben jeden Rotkreuzzug, sie haben jede Rotkreuzkolonne bombardiert.